Ja, herzlich willkommen auf Radio Auslandsdienst. Eine neue Sendung heute am Freitag. Und 2012 war dieser Song, den wir eben gehört haben, C'est la vie von Calais, der große Sommerhit in ganz Frankreich und auch darüber hinaus, vor allem in Maghreb-Staaten und so weiter. Heute stehen bei Radio Auslandsdienst nicht nur ein, sondern gleich zwei Länder am Programm, und zwar nicht die USA, wie ich anfangs gesagt habe, sondern China und Frankreich. Unser heutiger Gast ist Andreas Wintersberger, der seinen Gedenkdienst geteilt hat und ein halbes Jahr in China und ein halbes Jahr in Frankreich verbracht hat. Er wird uns heute mehr erzählen über diese zwei unterschiedlichen Kulturen, diese zwei unterschiedlichen Welten und natürlich über seine Arbeit als Gedenkdiener bei beiden Einsatzstellen. Vor allem aber, was waren seine Erfahrungen in diesen Ländern, wie hat er neue Leute kennengelernt und was unterscheidet Gedenkdienstarbeit in China und in Frankreich. Zuerst aber wird euch Markus, wie immer, in unserem Standardblog erzählen, was ist der Auslandsdienst, wie und wo kann man ihn machen und was bringt einem der Auslandsdienst generell? Ja, hallo. Also der Auslandsdienst kann als Ersatz für den Zivildienst bzw. für den Wehrdienst absolviert werden und er dauert insgesamt 12 Monate. Es gibt auf allen Kontinenten Einsatzstellen, in Europa, Asien, Afrika oder Amerika. Man kann dann, je nach Interesse, sich für einen Gedenk-, Sozial- oder Friedensdienst entscheiden. Zuerst zum Gedenkdienst. Der Gedenkdienst befasst sich in erster Linie mit den Opfern des Nationalsozialismus. Gedenkdiener arbeiten in erster Linie an Holocaust-Gedenkstätten und Museen. Nun ein paar Infos zum Sozialdienst. Der Sozialdienst gliedert sich in drei Aufgabenbereiche. Zuerst gibt es die Bildungsprojekte. Diese befassen sich zum Beispiel mit der Betreuung von Schulkindern oder es gibt auch Umweltprojekte. Und die befassen sich mit der Bewusstseinsförderung. Und dann gibt es noch die medizinische Betreuung. Und da geht es eben um die Organisation von Fortbildungskursen und Krankenstationen. Zu guter Letzt der Friedensdienst. Die Friedensdiener arbeiten an Projekten, die der Sicherung des Friedens in Krisengebieten gewidmet sind. Man versucht, Menschen zu unterstützen, um im Frieden leben zu können. Und nun zum Aufbau und zur Mitarbeit im Verein. Der gesamte Verein arbeitet auf ehrenamtlicher Tätigkeit. Die Arbeit wird freiwillig von denen erbracht, die ins Ausland gehen wollen oder von denen, die schon den Auslandsdienst geleistet haben. Auch bei der Mitarbeit kann man sich auf seine persönlichen Interessen eingehen. Es gibt verschiedenste Aufgabenbereiche, zum Beispiel im PR-Referat oder im Übersetzungsreferat. Außerdem lernt man auch einiges dazu. Zum Beispiel, wie man sich Dinge einteilt, wie man Konferenzen hält und man lernt zu hinterfragen und Reisen zu organisieren. Ein wichtiger Teil des Auslandsdienstes sind die Mittwochskonferenzen. Und diese finden jeden Mittwoch von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr statt. Und jede Woche hat die Konferenz auch einen Gast und einen Schwerpunkt. Weiters gibt es auch noch Landesreferatstreffen, die einmal im Monat stattfinden. Habt ihr Interesse, so einen Auslandsdienst zu absolvieren? Dann einfach auf www.auslandsdienst.at bewerben und ihr erhält Hilfe von einem Tutor, der einem bei Fragen weiterhilft. Doch bevor wir zum Interview mit Andreas Wintersberger kommen, möchten wir euch kurz die zwei Länder näher vorstellen. Und zwar in einer Art Steckbriefform, das heißt, wie unterscheiden sich grundsätzlich diese zwei großen und wichtigen Länder für die Welt voneinander? Ja, China grundsätzlich hat 1,3 Milliarden Einwohner und ist damit der bevölkerungsreichste Staat der Erde. Die Hauptstadt ist klarerweise Peking. In China generell gibt es ein sehr starkes Ost-West-Gefälle, das heißt, während im Osten die großen Städte sich befinden und sich in den letzten Jahren ein sehr großer Wohlstand entwickelt hat, gibt es Städte, vor allem im ländlichen Westen des Landes, wo Abwanderung an der Tagesordnung steht und die daraus resultierenden Probleme. China generell wird auch als die Fabrik der Welt bezeichnet. Da China nach der Umstrukturierung der sozialistischen Planwirtschaft hin zu einem kapitalistischen System quasi innerhalb von weniger Jahren sich hinaufkatapultiert hat zu einem der wirtschaftlich stärksten Länder der Welt. Die Stadt Shanghai, wo Andreas Wintersberger seinen Gedenkdienst verbracht hat, alleine hat eine Bevölkerung von 23 Millionen Einwohner, also mehr als doppelt so viel wie Österreich, und ist die bedeutendste Industriestadt Chinas und eine der größten Städte der Welt. Shanghai bedeutet auf Deutsch so viel wie hinauf aufs Meer. Das heißt, die Stadt hat einen bedeutenden Hafen und wird daher oft als Tor zur Welt bezeichnet. Eine weitere Bezeichnung für die Stadt ist Paris des Ostens, was uns auch direkt zu Frankreich bringt, dem zweiten Land, wo Andreas seinen Gedenkdienst verbracht hat. Denn im originalen Paris hat Andreas seine zweite Hälfte verbracht. Frankreich hat eine Bevölkerung von 65 Millionen Einwohnern und hat Europas Geschichte und heutiges Gesicht nachhaltig geprägt, zum Beispiel durch das Frankenreich von Karl des Großen oder durch die Napoleonischen Kriege um 1800. Die Französische Revolution von 1789, die zur Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte führte, gilt als Meilenstein für die Durchsetzung der europäischen Grundsätze, Demokratie, Säkularisierung und Freiheit im generellen Sinn. Das Land ist heute Gründungsmitglied der Europäischen Union und die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Generell gesehen kann man sagen, dass beide Länder sehr bedeutend sind und generell für die Welt eine sehr große Bereicherung darstellen. Und Andreas Wintersberger wird uns gleich im Interview mehr darüber erzählen. Vorher gibt es aber noch von unserem Außendienstmitarbeiter, der heute nicht im Studio ist, von Benjamin Rakosch, einen Infobeitrag zu China, und zwar zur chinesischen Geschichte ab 1945. Infobox China. Aufstieg und Herrschaft von Mao Zedong und der Kommunistischen Partei Chinas. Im Jahr 1911 wird der letzte chinesische Kaiser gestürzt, die 1616 gegründete Qing-Dynastie endet und am 1. Jänner 1912 wird durch Sun Yat-sen die Chinesische Republik ausgerufen. Die junge Republik steht jedoch auf wackeligen Beinen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts war das Land nahezu ununterbrochen im Kriegszustand. Es befindet sich zudem in mehrfacher halbkolonialer Abhängigkeit von Ländern wie Deutschland, Frankreich, England, den USA und insbesondere Japan. In der unzufriedenen Bevölkerung werden viele auf die marxistische Lehre und den Kommunismus aufmerksam. Die Zerschlagung des zaristischen Reichs durch die Oktoberrevolution in Russland im Jahr 1917 gibt vielen Chinesen die Hoffnung, auch das Reich der Mitte könne sich von der Unterdrückung befreien. Einer der vielen unzufriedenen Idealisten, Mao Zedong. Bei der offiziellen Parteigründung der Kommunistischen Partei Chinas am 23. Juli 1923 ist auch Mao anwesend. Die Führung der Partei fällt jedoch Chen Duzhu zu. Von 1923 bis 1927 arbeitet die KP eng mit der Regierungspartei von Sun Yat-sen, der Kuomintang, zusammen. Nach Sun Yat-sens Tod im Jahr 1927 ändert sich die Situation dramatisch aufgrund der Machtübernahme durch Chiang Kai-shek, welcher eine Zusammenarbeit mit der Kommunistischen Partei strikt ablehnt und deren Anhänger blutig zu unterdrücken und zu verfolgen beginnt. Ein Bürgerkrieg entbrennt zwischen den beiden Mächten, in welchem die KP eindeutig unterlegen zu sein scheint. 1934 kommt es zum berühmten Langen Marsch, eigentlich eine Flucht der kommunistischen Roten Armee, später Volksbefreiungsarmee genannt, vor den anrückenden Regierungstruppen. Innerhalb von 370 Tagen werden 12.500 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Nur 10% der 90.000, die sich auf den Marsch begeben hatten, kommen lebend an. Während des Marschs gelingt es Mao Zedong, seine Macht innerhalb der Partei zu festigen und auszubauen. Er setzt sich als Führer der KP durch. In den Jahren von 1937 bis 1945 kommt es wieder zu einer Annäherung. Zusammen kämpfen die beiden Parteien gegen den gemeinsamen Feind Japan. Erst mit der Niederlage der Invasoren und deren Vertreibung vom asiatischen Festland kommt es wieder zu offenen Auseinandersetzungen zwischen KP und Kuomintang. Diesmal hat jedoch die Volksbefreiungsarmee die Oberhand. Mit den Guerillataktiken, welche im Kampf gegen die Japaner zum Einsatz kamen, werden die Regierungstruppen nach und nach zurückgedrängt, bis Mao schließlich siegreich aus dem Krieg hervorgeht und am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China ausruft. Mao ist nun Herrscher über ein zerrissenes und durch den Krieg ausgeblutetes China. Die Zahl der Opfer äußerer Aggression und innerer Zerrissenheit zwischen 1900 und 1949 wird auf 42 Millionen geschätzt. Auch wirtschaftlich ist das Land am Boden. Es gehört zu den ärmsten weltweit. All das will Mao ändern. Zunächst orientiert er sich am sowjetischen Vorbild. Im Zuge seiner Bodenrevolution kommt es zu einer Umverteilung des Landes. Die Großgrundbesitzer werden enteignet, das Land den mittellosen Kleinbauern zur Verfügung gestellt. Die Wirtschaft erreicht langsam Vorkriegsniveau und die Inflation wird eingedämmt. In einem ersten Fünfjahresplan nach sowjetischem Vorbild soll es zu einer Stärkung der chinesischen Industrie kommen. Diese wird recht erfolgreich in den Jahren von 1953 bis 1957 umgesetzt, doch Mao ist unzufrieden mit der Entwicklung. Er kehrt ab vom sowjetischen Modell und wendet sich einem viel ehrgeizigeren Ziel zu, seiner Idee vom großen Sprung nach vorne. Maos radikaler Versuch, die chinesische Industrie und Wirtschaft umzubauen, schlägt jedoch fatal fehl und führt zu einer der größten Hungersnöte der Menschheitsgeschichte, welche schätzungsweise 20 bis 45 Millionen Menschen das Leben kostet. Als Folge dieser Katastrophe büßt Mao stark an Macht ein, doch seine Verehrung in der Bevölkerung ist ungebrochen, vor allem nach der Zündung der ersten chinesischen Atombombe im Jahr 1964. 1966 erscheint die sogenannte Mao-Bibel, das kleine rote Buch mit zusammengestellten Zitaten Maos, das seine ideologische Führungsrolle weiter festigt. Maos letzte politische Kampagne stellt den Höhepunkt seiner Machtdemonstration dar. Die sogenannte Kulturrevolution, die 1966 beginnt und bis zu Maos Tod im Jahr 1976 andauert. Überzeugt von der Idee, dass es ohne Niederreißen keinen Aufbau geben kann, fordert Mao die Beseitigung von allem Alten, soll heißen, alte Ideen, alte Sitten, alte Kultur und alte Gebräuche. Eine Welle von Terror und Misshandlungen, Morden, Zerstörungen und öffentlich zur Schau gestellten Diskriminierungen folgt. Opfer sind vor allem Lehrer und Universitätsprofessoren, renommierte Künstler und Fachkräfte. Weiters kommt es zur Vernichtung vieler Kulturgüter, so werden zahlreiche Tempel, Museen und Bibliotheken zerstört. Weitere 20 Millionen Menschen sollen im Zuge der Kulturrevolution ihr Leben verloren haben, welche erst 1976 mit dem Tod Maos endet. Jetzt erst setzen sich die Reformer um Deng Xiaoping gegen jene Vertreter in der Partei durch, die weiterhin streng an Maos Ideen festhalten wollen. In weiterer Folge orientiert sich China insbesondere in der Wirtschaftspolitik an westlichen Ideen und es beginnt eine Periode beispiellosen Wirtschaftswachstums, die bis heute anhält und China zu einer führenden Industrienation gemacht hat. Andreas Wintersberger hat seinen einjährigen Gedenkdienst gesplittet und ein halbes Jahr in der aufstrebenden Hafenstadt Shanghai verbracht, während er den zweiten Teil in der französischen Hauptstadt Paris verbrachte. Heute ist er bei uns und wird über diese interessante Kombination und seine Erfahrungen dabei berichten. Beginnen wir mit den ersten Schritten im Verein. Woher hast du überhaupt von der Existenz des Auslandsdienstes erfahren? Mal vielen Dank, dass ich da heute da sein darf. Hat mich über die Einladung gefreut, über die Chance, da ein bisschen zu quatschen und von meinen Erfahrungen zu erzählen. Das erste Mal von der Existenz des Auslandsdienstes erfahren habe ich in der 6. Klasse Gymnasium, und zwar bei einem Schulvortrag. Also es ist ja prinzipiell noch gang und gäbe, dass fertige Auslandsdiener, also sogenannte Alumni, in Schulen gehen und dort Vorträge halten und über ihre Erfahrungen berichten. Und so ein Vortrag fand eben an unserer Schule in meiner Klasse statt. Und das war schon mal so eine erste irgendwie Wow-Reaktion auf meiner Seite, weil ich mich in dem Moment schon begonnen habe, eben mich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob Zivildienst oder Bundesheer. Und dann kam da auf einmal die Möglichkeit, hey, ich kann meinen Zivildienst im Ausland machen. Und das war halt schon ziemlich cool in dem Moment. Lustigerweise war das gar kein Gedenkdiener, kein ehemaliger Gedenkdiener, der da gesprochen hat, sondern ein Sozialdiener. Und ja, so kam ich halt einmal prinzipiell auf den Verein. Ja, also habe ich einmal zumindest erfahren, dass dieser existiert und habe mich dann des Weiteren einfach darüber informiert, wie ich da genau mitmachen kann, was ich tun muss, und habe dann einfach nach einer Zeit immer mehr Feuer gefangen und war mir so circa nach, würde ich sagen, 3-4 Monaten, nachdem ich meine Stellen ausgewählt habe, relativ sicher, dass ich das machen will und werde. Und wie bist du dazu gekommen, den Gedenkdienst zu leisten? Ja, also wie gesagt, ich bin da, denke ich, so ehrlich zuzugeben, dass es in erster Linie, zumindest am Anfang, die Motivation war, ins Ausland zu gehen. Also ich alles andere wäre in diesem Sinn gelogen oder geheuchelt. Wie gesagt, der erste Kontakt war in der Schule und das Spannende daran war, okay, ich kann meinen Zivildienst in einem anderen Land als Österreich leisten. Erst danach, im Zuge der Vorbereitung, im Zuge des Informationsprozesses, wie ich herausgefunden habe, wo ich überall arbeiten kann, mit welchem Hintergrund, mit welchen Themen ich mich beschäftigen kann, kam dann eigentlich wirklich erst die Faszination für den Gedenkdienst. Und ein wesentlicher Punkt dieser Faszination oder dieser Motivation eher war irgendwie für mich die Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur, sprich die Auseinandersetzung mit dem Begriff Österreicher zu sein, was man irgendwie davon halten kann, was das überhaupt ist. Und irgendwie bin ich halt da drauf gekommen oder nicht drauf gekommen, aber ich habe halt für mich so gemerkt, dass sehr viel von dem österreichischen Kulturgut, mit dem ich mich irgendwo auch nur ansatzweise identifizieren kann, jüdischen Ursprungs ist. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber ich weiß nicht, diese Erfahrung war halt, also zumindest kam halt sehr viel von dem, was mich an Österreich, an der Kultur eben, ja, irgendwie, weiß nicht, was ich spannend fand oder mir gedacht habe, hey, wow, das war ja bei uns irgendwie und das war ja eigentlich toll, aus einem irgendwo jüdisch geprägten Umfeld. Ich meine, nicht alles natürlich, aber eben ein Großteil davon. Und als mir in dem Zusammenhang dann klar wurde, welche jetzt natürlich nicht nur menschlich schrecklichen Verbrechen die Nationalsozialisten begangen haben, aber auch welche Auslöschung von österreichischem Kulturgut und Intellektuellentum damit betrieben worden ist, weiß ich nicht. Da war für mich dann so ein Punkt, okay, die haben dafür gesorgt, dass dieses österreichische Kulturgut über die ganze Welt zerstreut wird bzw. vernichtet wird in erster Linie. Und als ich dann eben im Zuge der Vorbereitung mitbekommen habe, dass es eine Stelle in Shanghai gibt und dann halt habe ich weiter nachgelesen und dass es dort eigentlich eine österreichische und deutsche, natürlich jüdisch geprägte Kulturszene gegeben hat, habe ich mir gedacht, hey, wow, das ist doch irgendwie echt spannend. Da gibt es so einen Teil von der Kultur, aus der ich komme und die ich irgendwie spannend finde, die einfach zwangsmäßig verfrachtet wurde über die halbe Welt und sich dort immer noch irgendwo zumindest für ein paar Jahre festigen konnte. Und ja, den Gedanken habe ich irgendwie spannend gefunden und ja, dann wollte ich einfach die Chance nutzen, das zu machen. Ja, aber du hast ja dann den zweiten Teil in Paris verbracht. Wie bist du zu dem gekommen? Ja, das war... Also in erster Linie war das auch so, dass mich die Verbindung zwischen Shanghai und Paris interessiert hat. Also wie es vorher schon angesprochen wurde, Shanghai ja auch als das Paris des Osten bezeichnet wurde. Und naja, man kann auch sagen, dass mich die Exilposition, die Paris ja bis zur Einnahme durch die Nationalsozialisten eingenommen hat, auch sehr interessiert hat. Und prinzipiell wie die Besetzung durch die Nationalsozialisten und die teilweise Kooperation durch das Vichy-Regime auf die unter Anführungszeichen Nationalseele, die französische, eingewirkt hat. Also das sind alles so irgendwie Spannungspunkte, die für mich im Endeffekt mit der Nationalitätenfrage zu tun hat und auch unter dem Gesichtspunkt für mich sehr spannend waren. Gab es grundsätzlich gesehen da Probleme bei der Splittung? In dem Sinn eigentlich nicht. Also mir wurde halt von Vereinsseite nahegelegt, dass wenn man seinen Auslandsdienst teilen möchte, sprich in zwei Länder möchte, dies erstens inhaltlich begründet sein muss, was ich ja auch sehr gut nachvollziehen kann, und dass man auch ein vielleicht höheres Maß an Aufwand in der Vorbereitung betreiben muss, was jetzt aber aus meiner Sicht nichts Unfaires oder Unüberbrückbares irgendwie beinhaltet hätte. Und welche Aufgaben hattest du im Verein, bevor du deinen Gedenkdienst angetreten hast? Ich war im Schulreferat tätig. Das ist eben genau das Referat, das sich damit beschäftigt, in Schulen zu gehen und dort Vorträge über den Auslandsdienst und über den Verein und den Gedenkdienst und die verschiedenen Arten Auslandsdienst zu halten, zu machen. Und der Grund, warum ich dorthin wollte, war ja prinzipiell da, dass genau die Art war, wie ich zu dem Verein gekommen bin und mir das halt damals sehr imponiert hat und ich mir gedacht habe, hey, das ist eigentlich eine relativ sinnvolle Aufgabe und ja, die würde ich gern machen. Das heißt, sprich, meine Hauptaufgabe, also jetzt vereinsintern, war es, Vorträge zu gestalten, Workshops zu machen, an Schulen zu gehen und dort eben mit Schülern und Schülerinnen zu arbeiten und denen über den Gedenkdienst prinzipiell und auch über den Auslandsdienst irgendwie Informationen zu vermitteln und sie ja, im besten Fall dafür zu begeistern und im schlechtesten Fall vom Unterricht abzulenken. Sehr interessant. Und hast du Chinesisch bereits vorher lernen müssen oder gelernt? Oder ist es dann erst gekommen, wo du dort warst? Das war so, ich habe meinen Auslandsdienst in Shanghai im Februar 2013 begonnen und war im Juli 2012 für einen Monat in China. Da gibt es so ein wirklich tolles Austauschprogramm mit der Uni Wien und einer chinesischen Uni in Shaoxing. Und die bieten quasi einen Monat Sprachunterricht an einer Uni an für 700 Euro, was für das, was man geboten bekommt, wirklich sehr billig und preiswert ist. Und das Lustige ist, ich hatte zu dem Zeitpunkt, das war circa, glaube ich, 4-5 Tage nach meiner Matura, weder vor, Chinesisch zu studieren, noch war ich immatrikuliert auf der Uni Wien. Das heißt, sonst sind auf diese Sprachreise nur Sinologiestudenten und Studentinnen mitgeflogen, die schon im zweiten oder dritten Semester waren. Daraufhin hatte ich dann einen Monat lang Einzelunterricht in Chinesisch, was natürlich irgendwie ein großer Vorteil war. Und es war einfach, also diese Zeit in China, dieses eine Monat direkt nach der Matura in einer für chinesischen Verhältnisse kleineren Stadt mit ca. 3 Millionen Einwohnern, war ein Wahnsinn. Das war so eine tolle Erfahrung. Also das hat wirklich Spaß gemacht und also es war halt wirklich irgendwie mal was anderes, sondern es klingt jetzt so schon abgedroschen, aber einfach ein Einblick in eine andere Kultur. Und das war halt für das Chinesischlernen schon von Vorteil. Und danach dieses eine Semester, bevor ich dann angefangen habe, also bevor ich meinen Auslandsdienst angetreten habe, habe ich nochmal einen Sprachkurs am Konfuzius-Institut in Wien gemacht, um das Ganze jetzt mal nicht zu vergessen. Und dann während des Auslandsdienstes habe ich dann noch einen Intensivsprachkurs gemacht über eigentlich 6 Monate, sprich 2-mal die Woche zu jeweils 2 Stunden Einzelunterricht, damit ich wirklich irgendwie von der Sprache was mitbekomme. Und nun kommen wir zum Einleben und zum Alltag. Wie lange bist du nach Shanghai geflogen und war der Umzug ein großes Problem? Dazu gleich am Anfang muss ich sagen, dass mir alles Organisatorische wahnsinnig erleichtert wurde durch die Tatsache, dass ein Onkel von mir schon seit 20 Jahren in Shanghai lebt und dort eine Chinesin geheiratet hat und 2 Kinder mit der. Und dadurch ja, hatte ich mehr oder weniger einen fixen Wohnplatz und einen wesentlichen Anker oder Bezugspunkt, sage ich einmal. Also das war schon wirklich eine wahnsinnige Hilfestellung, die sicher auch ein Mitgrund war, warum ich mir Shanghai ausgesucht habe. Zum Flug, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange ich geflogen bin. Ich glaube 9 Stunden, sowas in die Richtung oder etwas mehr. Ich weiß nur mehr, dass ich über Moskau geflogen bin und mir in Moskau mein Geldtaschel gestohlen worden ist und ich dann in Shanghai angekommen bin mit einem halt irrsinnigen, wie sagt man, Jetlag, danke, ja, fällt das Wort nicht ein, Jetlag, ja. Ohne Geld und ohne Ausweise. Es war etwas unlustig, aber hat sich dann im Endeffekt alles zum Guten gewandt. Also ja, der Umzug, prinzipiell abgesehen eben von diversen Wertsachenverlusten, war eigentlich überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, die Wohnung, ich konnte eben bei meinem Onkel und seiner Familie wohnen, zumindest für Anfang, und das war auch sehr angenehm und lief sehr reibungslos ab. Ja, das war dann sicher eine große Hilfe am Anfang. Aber wie waren die ersten Wochen trotzdem? Hast du dann immer mit deinem Onkel oder warst du mit dem da unterwegs? Oder mit deinen Arbeitskollegen, wie war das? Naja, die ersten Wochen, ja, das war halt natürlich schon sehr anders. Ich meine, ich war froh, dass ich eben in dem einen Monat gleich nach der Matura schon mal Shanghai gesehen habe und die Stadt irgendwie gesehen habe, also nicht völlig fremd war. Aber dort dann im Endeffekt, oder mit dem Wissen dort zu sein, die nächsten 6 Monate dort zu verbringen, ist natürlich schon etwas anderes. Und in erster Linie, ich meine, am Anfang, muss ich das sagen, habe ich das mal, also ich habe das durchaus genossen irgendwie, in dieser riesigen, anonymen Stadt voller Menschen und Hochhäuser wirklich für mich zu sein und irgendwie mal so allein die Gegend zu erkunden. Und das ist einfach das Spannende irgendwie und was mich auch jetzt noch an dieser Stadt so mitnimmt. Es gibt so viel, wie sagt man, undefinierten Raum irgendwie. Also so Dinge, die man als vor allem als Österreicher, wo man ja aus einem Land kommt, das sehr strukturiert ist in vielen Bereichen und sehr klare, zumindest auf dem Papier, Regelungen für viele Dinge vorsieht, einfach dann in einen Bereich kommt, der dem das fremd ist in vielen Angelegenheiten. Und da ergeben sich halt natürlich viele Reibungspunkte, die halt sehr spannend mitzuerleben sind. Radio Auslandsdienst. Unser heutiges Thema ist China und Frankreich und wir sprachen mit unserem Gast Andreas Wintersberge gerade über das Leben in China. Andreas arbeitete ein halbes Jahr lang am Center of Jewish Studies in Shanghai. Wie es ihm dort erging, was das Center überhaupt ist und wieso Shanghai für die jüdische Gemeinschaft ein sehr besonderer und wichtiger Ort ist. Darüber sprechen wir nun in diesem Teil des Interviews. Shanghai ist eine Stadt in China, die eigentlich jetzt sehr weit weg ist, quasi von Europa. Wie kam es aber dazu, dass es dort eine Institution gibt, die sich generell mit der jüdischen Kultur auseinandersetzt? Ja, also das ist eigentlich eine relativ interessante Frage und auch eine relativ interessante Geschichte, denn es beginnt eigentlich schon damit, dass 1842 mit dem Vertrag von Nanking, also nach den Opiumkriegen mit den Briten, die Briten, also die Chinesen mehr oder weniger von den Briten dazu gezwungen wurden, Shanghai für den Handel mit westlichen Mächten freizugeben. Und daraufhin erlebte dann eben im auslaufenden 19. Jahrhundert und dann im Endeffekt auch im frühen 20. Jahrhundert Shanghai einen Aufschwung zur Weltstadt und wurde eben zu einer wirklichen Metropole, die auch, was Kriminalität und Drogen betrifft, in China seinesgleichen sucht. Und dann schließlich, also beziehungsweise dazu ist noch zu sagen, dass vor allem auch in der Zeit sich vor allem auch sephardische Juden und Jüdinnen dort niederließen, um eigentlich auch Geschäfte zu betreiben. Und zum Beispiel, also das älteste und teilweise auch noch glamouröseste Hotel in Shanghai wurde eben von einem sephardischen Juden dort errichtet. Danach, der nächste wichtige Punkt, der meiner Meinung nach zu nennen ist, schon in Bezug auf die Vertreibung der Juden aus Europa durch den Nationalsozialismus, ist die Konferenz von Evian, war glaube ich 1938, bei der die eigentlich im Endeffekt eine Verschärfung der Auswanderungssituation vor allem von europäischen Juden und Jüdinnen aus Osteuropa bedeutete. Das heißt, dass viele Länder mehr oder weniger einen Aufnahmestopp begründeten. Und dadurch wurde halt vor allem Shanghai, das damals, also zu dieser Zeit gerade durch den Krieg mit Japan in desaströsen Zuständen war, immer interessanter als Emigrationsziel in dem Sinn. Und wesentlicher Punkt ist auch, dass durch diese chaotischen Zustände kein Visum vonnöten war, um nach Shanghai zu kommen. Und somit war eben, das war der Grund mehr oder weniger, warum im Großen und Ganzen ca. 18.000 österreichische und deutsche Juden zwischen 1935 und 1942 nach Shanghai flohen. Dann schließlich durch den Kriegseintritt der USA, durch Pearl Harbor 1941, wurde die Situation auch für die jüdischen Flüchtlinge in Shanghai verschlimmert. Das war dann im Endeffekt so, dass die japanische Besatzung, unter der Shanghai stand, dazu angewiesen war von den Nationalsozialisten, alle Juden und Jüdinnen in eine Designated Area zu verbannen, sprich eine Art Ghetto zu gründen. Und das ergab eine relativ ja, abstruse Situation, da eben Shanghai als Stadt an sich schon gebrandmarkt war von den Auseinandersetzungen, die davor passiert sind, und dann eben auch noch in diesem ärmsten Viertel eine quasi Flüchtlingszone errichtet wurde, in die alle jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland, also hauptsächlich aus Deutschland und Österreich, eingepfercht wurden. Die durften dann auch zum Beispiel nur mit einem sogenannten Ausgangspass diese Designated Area wieder verlassen. Man muss aber dazu sagen, dass es sich dabei nicht um ein Konzentrationslager handelte. Also das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Gibt es diese Community heute noch? In der Form nicht mehr. Also die meisten Flüchtlinge verließen vor allem nach dem Machtaufstieg von Mao wieder das Land. Und also es gibt zwar heute noch eine mehr oder weniger respektable jüdische Community in Shanghai, aber natürlich nicht in dem Ausmaß wie damals. Und konkret, wie sah deine Arbeit in Shanghai bei dem Center aus? Hast du da viel recherchieren müssen, Ausstellungen organisiert, oder wie lief generell die Arbeit so in Shanghai ab? Naja, also das war eine relativ interessante Geschichte, mit der ich am Anfang auch nicht so wirklich umzugehen wusste, weil, sagen wir es einmal so, ich durfte mir meine Arbeitszeit relativ frei einteilen, und ich war dazu animiert, mir selbstständig Arbeiten zu suchen. Sprich, die Aufgaben, die ich vom Center of Jewish Studies selbst bekommen habe, waren eher repräsentativer Natur, sagen wir es einmal so. Was natürlich, also was durchaus legitim ist, und das waren auch spannende Dinge, die ich da machen durfte. Sprich, wurde zum Mittagessen eingeladen mit etwaigen Vertretern von Regierungsbehörden. Das war sehr spannend, nur für meine Begriffe etwas, wie sage ich, eher inhaltslos. Und daraufhin eben, und das war das Gute davon, ich habe sehr profitiert von dem Netzwerk, das meine Vorgänger von mir aufgebaut haben, zum Beispiel dem Austrian Center an der Fudan-Universität, einer sehr großen Uni in Shanghai. Und mit denen unter anderem gelang es mir eben, wirklich in Kontakt mit chinesischen Studenten und Studentinnen zu kommen, um Workshops zu organisieren. Also das war dann im Endeffekt so meine Haupttätigkeit, die ich mir halt irgendwo selbst gesucht und auferlegt habe. Das Erarbeiten von Workshops und Vorträgen und Seminaren an verschiedenen Unis in Shanghai und Umgebung. Und das war halt wirklich wahnsinnig spannend, weil, also erstens einmal war der erste Kontakt irgendwie immer so lustig, so da kommt jetzt irgendein 19-jähriger Typ aus Österreich, der, ja, keine Ahnung, Zivildienst leistet, von dem Prinzip, was dahinter steckt, mal abgesehen. Und da fanden halt sehr viele spannende Momente statt. Vor allem ist ja die Beschäftigung, die kritische Beschäftigung mit Geschichte in China ein brandheißes Thema. Und halt vor allem in Bezug auf den Nationalsozialismus und die japanische Besatzung in China, ja, kamen da einfach irrsinnig spannende Reaktionen. Nach über einem halben Jahr hieß es für dich, quasi wieder Shanghai zu verlassen, und du bist umgezogen nach Frankreich, nach Paris, wo du deine Arbeit an der Bibliothèque Archiv de l'Alliance Israélite Universelle aufnahmst. Bibliothèque d'Archives de l'Alliance Israélite, ja, okay. Universelle. Und über die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten jetzt noch ein bisschen erzählen. Und zwar, diese Bibliothek wurde bereits 1860 von Adolphe Grimiot gegründet. Was ist der konkrete Auftrag dieser Einrichtung in Paris? Geht es hier primär um die Aufarbeitung der Zeit der Judenverfolgung oder generell um die jüdische Kultur? Also ich würde die Aufgabe oder die Gründungsfunktion dieser Institution eher als Schutz des jüdischen Kulturgutes im Endeffekt bezeichnen, weil anfänglich hat deren Hauptaufgabe eben darin bestanden, jüdische Schulen im nordafrikanischen und arabischen Raum zu gründen. Das heißt, es ist in erster Linie meiner Meinung nach eine Bildungsinstitution und eben ist irrsinnig involviert in der französisch-jüdischen Kulturszene auch. Und also es gibt haufenweise Veranstaltungen, die von der Alliance Israélite Universelle ausgerichtet werden. Und ja, also nach meiner Erfahrung würde ich den Fokus eher auf die Bewahrung und Verbreitung, ja, jüdischen Kulturgutes legen. Welche konkreten Parallelen gibt es zwischen diesen Einsatzstellen in Shanghai und jenen in Paris? Du hast am Anfang erwähnt, dafür, dass du quasi den Gedenkdienst hast bitten können, hast du auch das begründen müssen. Inwiefern hast du das begründen können, dass es quasi genau die zwei Stellen sind, die das quasi interessant machen, diesen Gedenkdienst aufzuteilen? Naja, dazu muss ich sagen, dass die Arbeit der Stellen an sich, so wie ich sie erlebt habe, sehr unterschiedlich war. Also sprich, die Arbeitsweise und die Aufgaben, die vor allem mir zugetragen waren, hätten unterschiedlicher nicht sein können im Endeffekt. Weil, wie gesagt, in Shanghai hatte ich sehr freie Arbeitszeiten, musste mir meine Projekte selber suchen, hatte dafür aber auch wirklich wahnsinnig viele und tolle Möglichkeiten, irgendwie selbst zu Aufgaben zu kommen. In Paris allerdings war ich einfach eingedeckt. Also da hatte ich fixe Arbeitszeiten und hatte konkrete Büroaufgaben, die also jetzt nicht immer nur aus Bücherstempeln bestanden, sondern eben auch spannendere Dinge beinhalteten. Und ja, also ich für mich habe die Verbindung eher inhaltlich gesehen, als jetzt von den konkreten Tätigkeiten der Stellen, an denen ich arbeiten durfte. Und nun kommen wir bald zum Ende unserer Sendung und ich würde jetzt noch gern um dein Fazit bitten. Was ist dein Fazit deines Gedenkdienstes? Mein Fazit, ja, super. Wie lange haben wir? Eine Minute? Okay. Wesentlich, und das ist eine Erfahrung, die ich überhaupt nicht missen möchte, war die Erfahrung im Ausland. In einem jungen Alter, wo man in keiner noch fixen Ausbildungsinstitution mehr oder weniger drinnen ist, wo man noch keine, wie sagt man, fixe gesellschaftliche oder soziale Stellung hat in dem System, sondern wo man sich in einer Weise noch ausprobieren darf. Und für diese Möglichkeit, die Beschäftigung mit der österreichischen Vergangenheit zu wählen, ist halt einfach eine wahnsinnig fruchtbare Kombination, weil es in erster Linie für mich persönlich immer mit der Auseinandersetzung meiner eigenen Herkunft ging. Und die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft im Ausland zu erfahren, im Ausland darüber zu reflektieren, was es bedeutet, Österreicher zu sein und wie die nationalsozialistische Vergangenheit auf dieses Bewusstsein mit einspielt, das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, für mich persönlich einen wahnsinnig wichtigen und großen Wert hat. Und die ich einfach jedem empfehlen kann, der Interesse am Leben hat, mehr oder weniger. Und was hast du generell vom Gedenkdienst jetzt für dein Leben mitgenommen? Naja, also das war schon mehr oder weniger das, was ich probiert habe, jetzt irgendwie auszuführen. Diese kritische Hinterfragung von Geschichte, diese kritische Reflexion darüber, was man selbst erlebt hat und also nicht nur, was man selbst erlebt hat, sondern inwiefern die Geschichte von einem Kulturkreis, einem Land, einem System, aus dem man entspringt, einen selbst betrifft. Und dieser Gedanke ist halt schon irgendwo wesentlich, wenn man sich über seine Position ja irgendwo da in seinem Leben Gedanken machen möchte. Und ja, wie gesagt, es war halt außerdem auch ein ziemlich leibendes Jahr. Würdest du es wieder machen wollen, ja oder nein? Das kann ich so ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten. Ich würde es, also die Erfahrung, irgendwie ins Ausland zu gehen, klar, wenn ich die Chance habe, aber das Spannende, und das muss ich nochmal kurz erwähnen, das Spannende an der Auslandserfahrung war ja nicht allein die Tatsache, yay, hey, cool, ich habe die Chance, jetzt 6 Monate in Shanghai und in Paris zu sein, sondern war einfach dies zu tun in der Stellung eines Gedenkdieners und in dieser Funktion, die eigentlich im Ausland niemand wirklich zuordnen konnte, weil alle gesagt haben, hey, Gedenkdiener, Zivildienst, was, hä? Und das war eben dieses Besondere dran. Und ich glaube, das kann man insofern auch nur einmal machen oder funktioniert so kein zweites Mal oder keine Ahnung. Also, ja. Ich bedanke mich bei unserem heutigen Gast, Andreas, dass er uns so interessant eine Stunde lang erzählt hat. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Leider sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Eine spannende Stunde liegt hinter uns. Am Ende möchten wir noch kurz auf etwas hinweisen. Und zwar Radio Auslandsdienst gibt es auch auf Facebook. Wir freuen uns gerne über ein Gefällt mir. Einfach Radio Auslandsdienst eintippen. Die Website www.radio.auslandsdienst.at. Hier gibt es sämtliche bisherige Sendungen als Podcasts nachzuhören. Ebenso natürlich auch diese Sendung in den nächsten Tagen. Und für heuer gibt es eine kleine Winterpause. Am Freitag, dem 26.12. am Stefanitag, läuft eine Wiederholung unserer Sendung über Italien mit Julian Sommerauer, ehe wir Ende Januar dann in das neue Jahr hineinstarten mit David Diefenthaler, der uns etwas über unser südliches Nachbarland Slowenien und was es heißt, Gedenkdienst in Slowenien, das ja sehr eng auch mit Kärnten und mit der Steiermark verbunden ist, uns ein bisschen darüber erzählen wird. Wir freuen uns auf euch.